Wege der Selbstheilung, Teil 6. Da ich heftigen Liebeskummer hatte, wollte ich selbstverständlich das, was jeder in der Situation will, diesen Verlustschmerz loswerden. Die erste Reaktion war natürlich, ihn zurückhaben zu wollen, und ich bettelte und flehte, aber es nutzte nichts. Seine Entscheidung war unumstößlich. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich von einem Partner abserviert worden. Denn vorher war es fast immer umgekehrt gewesen oder zumindest in beidseitigem Einverständnis, wie bei der Beziehung zuvor, wo wir beide nach 5 Jahren einsahen, dass wir uns auseinandergelebt hatten und auch nicht mehr zusammenfinden wollten. Das ist natürlich ebenfalls ein bisschen schmerzhaft, mit dem Gefühl des Verlassenwerdens jedoch nicht zu vergleichen. Und jeder, der schon einmal verlassen wurde, weiß auch, wovon ich da rede. Nun, ich war verlassen worden, weil ich nicht von Anfang an ehrlich gewesen bin. Weil ich einfach krampfhaft versucht hatte, mir ein neues Ich anzulegen. Und zwar so, als ob man sich ein Kleidungsstück überzieht, was, egal wie sehr man auch daran zupft, trotzdem nicht passt. Und wenn ich genau dieses jetzt wieder auszog, was würde ich wohl darunter finden? Wer war ich wirklich und warum? Ich hatte gelesen, dass man diese Dinge nach und nach herausfinden kann, indem man frei von allen Ablenkungen immer wieder mal in sich geht. Also machte ich mir entspannende Musik an, schloss die Augen und legte die Hand auf mein Herz. Nach einer Weile sah ich vor meinem inneren Auge eine Höhle und ging hinein. Dort war links und rechts nur Lava. Hier und da kreuzten ein paar dunkle Wesen meinen Weg. Ich fühlte Angst in mir aufsteigen und wollte die Augen wieder öffnen. Doch eine innere Stimme sprach zu mir und forderte mich auf, trotzdem weiterzugehen. Die Ängste zuzulassen. Sie sagte, dass sie mir jetzt zeigen würde, warum ich bin, wie ich bin und wo meine innere Einsamkeit und das Verstellen eigentlich herkommt. Denn das war ja eine der Fragen, die mich beschäftigt hatten. Sie sagte, erinnere dich an das, was man dir über deine ersten 2 Lebensjahre erzählt hat. Und das tat ich dann auch. Mir kam in den Sinn, dass mich meine leibliche Mutter stundenlang in meinem Kinderzimmer eingeschlossen haben sollte und dann einfach weggegangen war. Als ich 2 Jahre alt war, verließ sie mich dann auch endgültig, um ihr Leben zu leben, was mit mir nicht möglich war. Sie verzichtete komplett auf das Sorgerecht für mich und übergab es meinem Vater. Dieser lernte dann zwar eine neue Frau kennen, die dann meine neue Mutter wurde, aber ebenfalls mit einem verhaltensgestörten Kleinkind überfordert war. Verhaltensgestört deshalb, weil ich ständig die Zimmertüren öffnete und schloss, ungläubig, dass sie nun nicht mehr abgeschlossen waren. Meine Eltern nahmen daraufhin viele Zimmertüren komplett heraus, bis ich begriffen hatte, dass mich niemand mehr einsperrt. Ich kann von Glück sagen, dass meine Großeltern väterlicherseits mir so etwas wie Liebe schenken. Nun, das waren Erzählungen und bis auf ein paar kleine Bruchstücke kann ich mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Gut, sagte die Stimme zu mir, und jetzt gehen wir gemeinsam in die Zeit zurück, an die du dich erinnerst. Und so sah ich Situationen, wo ich unter Wasser fast erstickte. Mein Vater, der eine große Spinne unter mein Bett krabbeln ließ, während ich vor lauter Panik darunter lag. Meine Großeltern väterlicherseits, die mich in den Arm nahmen, und die Situation, wie ich samt Schulzeug in die Mülltonne verfrachtet wurde, weil ich so klein war. Alles Bruchstücke. Irgendwie zusammenhanglos strömten diese Bilder auf mich ein und erschlugen mich fast. Ich versuchte, eine Ordnung hineinzubringen, aber so wirklich gelang es mir nicht. Es kamen noch mehr innere Bilder von einem Mann auf dem Zeltplatz, der sich, als ich 5 war, an mir vergangen hatte. Die einsamen Fernsehnachmittage bei meinen anderen Großeltern. Dann mein Vater, wie er mein komplettes Kinderzimmer vor meinen Augen zerschlug und mich im Krankenhaus, weil ich mit 9 Jahren Spülmittel getrunken hatte und Beeren gegessen, um der Strafe einer schlecht geschriebenen Mathearbeit zu entgehen. Meine Mom, wie sie mich voller Panik im Rollstuhl ins Krankenhaus verfrachtete und das innere Wissen, das ich mit niemandem teilte. Nämlich, dass dies mein erster Versuch gewesen ist, dieses Leben zu verlassen. Und dann stoppten die Bilder und alles verlief endlich langsamer. Als ich begriffen hatte, dass ich dem Leben so nicht entkommen kann, suchte ich nach anderen Möglichkeiten, irgendwie über die Runden zu kommen. Ich versuchte abzuschätzen, was von mir erwartet wurde, und genau das dann auch zu tun. Denn so, wie ich war, war ich ja weder liebenswert noch in Ordnung. Das stetige Bemühen herauszufinden, wie ich zu funktionieren hatte, um zu Hause nicht verprügelt und in der Schule nicht gehänselt zu werden, ließ mich irgendwann vergessen, wer ich wirklich war. Die Anstrengung, mir meine Gefühle nicht anmerken zu lassen, ließ mich geistig immer abwesender erscheinen. Irgendwann hatte ich das so gut heraus, dass ich tatsächlich kaum noch merkte, dass man mich schlug. Und auch mein heutiger Geist hat in all den Jahren nicht gemerkt, dass ihm jetzt diese Gefahren nicht mehr drohen und verhielt sich streckenweise noch immer so wie damals. Und nun hatte ich endlich meine Antwort bekommen. Ich hatte mich nicht erst jetzt begonnen zu verstellen. Ich hatte begonnen, es zu perfektionieren. Und damit sollte nun Schluss sein. Ich begann zu ahnen, dass dies ein sehr langer Weg werden würde. Doch der Anfang war getan. Der erste wichtige Schritt gegangen. Ich hatte endlich eine Antwort auf eine meiner wichtigsten Fragen gefunden und das motivierte mich weiterzumachen. Immer wieder in die Tiefe zu gehen, ganz gleich, wie schmerzhaft das auch werden würde. Ich erinnerte mich, irgendwann einmal gelesen zu haben, dass es Wege geben soll, in diesen gedanklichen Tiefgängen oder auch Rückreisen Heilung zu erfahren, wenn man es richtig anstellte. Und eine davon war die Arbeit mit dem inneren Kind. Ich hatte es damals jedoch als Schwachsinn eingestuft, ohne es jedoch überhaupt ausprobiert zu haben. Doch nun war ich endlich offen dafür, dass es Möglichkeiten geben könnte, an die ich noch nie ernsthaft gedacht hatte. Aber jetzt hatte ich ja auch nichts mehr zu verlieren. Das ist das Gute, wenn man unten angekommen ist. Man kann nicht mehr fallen. Im schlimmsten Fall bleibt halt alles, wie es ist. Und im besten geht es nur noch bergauf. Ich bin heute sehr froh, dieses ausprobiert zu haben. Denn damit wurde es zwar langsam, aber stetig besser.